Zweites Kapitel: Die Germanen in Verteidigung und Angriff gegen die Römer. Untertitel: Der Todeszug der Kimbern und Teutonen, Caesar und Ariovist. Die Römer greifen an, Arminius rettet die Freiheit Deutschlands, das Kaiserreich weicht in die Verteidigung, der Limes, Markomannenkrieg, Aufkommen der deutschen Stämme, Überwältigung des Limes und Kampf um den Rhein. An den Schwellen der römischen Weltmacht stehen auf einmal germanische Wanderscharen. Die Kimbern sind von der Nordseeküste Schleswig-Holsteins heruntergezogen, durch Springfluten um ihren Heimatboden gebracht. Der Name Himbeersüssel oder Himmerland für einen Teil Jütlands erinnert heute noch an diese ferne Vergangenheit. Nun suchen sie Land, einen neuen Bund mit der Erde zu schließen. Es ist die Raumnot, die uns an der Schwelle der deutschen Geschichte als ein gestaltendes Schicksal begegnet. Bei Noreia, wahrscheinlich das heutige Neumarkt in der Steiermark, stoßen sie im Jahre 113 vor Christus auf ein römisches Heer und tragen über die eisernen Legionen den Sieg davon. Sie gehen nun aber nicht über die letzten Alpenkämme nach dem Süden, sondern wenden sich, bald mit den gleichfalls germanischen Teutonen und Ambronen vereint, in der Nähe von Basel über den Rhein, wo sie sich eine Zeit lang mit den Belgern herumschlagen. Nach einer kurzen Trennung, in welcher die Kimbern plündern Spanien durchziehen, werfen sie sich vereint über römische Heere und tragen bei Arausio im Rhonetal über ein römisches Doppelheer 105 vor Christus einen gewaltigen Sieg davon. Die Römer müssen den tüchtigen Marius mit dem Kommando betrauen, um der Gefahr Herr zu werden. Er wird mehrere Jahre nacheinander zum Konsul gewählt, gewöhnt aber erst allmählich seine Truppen an den Anblick der schrecklichen Feinde und bildet eine lockere Kampftaktik durch. Zu ihrem Verhängnis entschließen sich die beiden Völker, sich von Neuem zu trennen und so den Weg nach Italien zu nehmen. So können die Römer sich ihrer erwehren. Bei Aquae Sextiae erliegen im Jahre 102 vor Christus die Teutonen und Ambronen, bei Vercellae im ein Jahr darauf die Kimbern. Was nicht auf dem Schlachtfelde geblieben, vorweg die Masse der Nichtkämpfer, vergeht in der Sklaverei. Das nordische Blut ist also zunächst vergebens versickert, aber der Untergang der beiden Völker wird umstrahlt von dem Glanz eines 12-jährigen Siegeszuges fern der Heimat. Die Römer jedoch haben seit diesen Tagen den Schrecken vor den Germanen nicht mehr verloren. Erst 50 Jahre später stößt die neue Welt nochmals auf die Römer, gerade als diese unter Julius Caesar daran sind, sich Gallien einzuverleiben, wo schon lange ihr Einfluss wirkt. Doch auch die Germanen haben in Gallien bereits seit langem Fuß gefasst und der Rhein kann zu dieser Zeit bereits als deutscher Fluss gelten. Im Norden des Landes rühmen sich die Nervier und Treverer germanischer Abstammung nach dem Zeugnis Caesars nicht ohne Grund. In der Mitte des Landes aber greift eben damals der Einfluss eines germanischen Heerkönigs um sich, der mehrere Völkerschaften im Waffendienst um sich geschart hat und aus dem Inneren Deutschlands immer neue Zuzügler als Verstärkung erhält. Auch diesen Ariovist hat das fruchtbare gallische Land über den Rhein gerufen. Auch er will, wie die Kimbern und Teutonen, nur Land und ist bereit, dafür Waffenhilfe zu geben, also Dienste zu leisten. Er hat den gallischen Sequanern gegen ihre Brüder, die Aeduer, in der Siegesschlacht bei Mare Tobriga geholfen. Für diese Hilfe aber mussten sie ihm einen Drittteil ihres Bodens überlassen. Die durch das Umsichgreifen der suevischen Völker des Ariovist bedrohten Gallier rufen Caesar zu Hilfe, der nach einer ergebnislosen Unterredung, die er mit dem germanischen Heerkönig hat, diesem bei Vesontio im Elsass besiegt und über den Rhein zurückwirft. Trotz dieser Niederlage bleiben drei von den sieben Völkerschaften des Ariovist auch weiterhin westlich des Rheins sesshaft: die Triboker, die Vangionen und die Nemeter. Alle diese aber haben bald ihre germanische Eigenart in der keltischen Umgebung verloren. Der Sieg der Römer hat eine mächtige Völkerschaftsbewegung bei den Germanen zum Halten gebracht, waren doch nach dem Zeugnis der Treverer 100 Gaue der Sueven bereits im Begriff, den Rhein zu überschreiten, als Caesar den Heerkönig schlug. Diese haben wohl auf die Unglücksbotschaft den Rückmarsch angetreten. Caesar muss sich bald darauf gegen die Usipeter und Tencterer wenden, die über den Niederrhein gekommen sind. Er wird ihrer, allerdings auf die hinterhältigste Art, Herr. Zweimal, 55 und 53 vor Christus, geht der römische Feldherr sogar über den gewaltigen Rheinstrom, den er durch eine kunstvolle Brücke bezwungen hat. Beide Stromübergänge tragen indessen nur den Charakter einer Demonstration. Der Rhein ist nun nach der Unterwerfung Galliens die Grenze zwischen dem Weltreich und den Germanen. Die Siege des großen Cäsar können die Germanen in ihrem Druck nach dem Westen nur für kurze Zeit aufhalten. 20 Jahre nach der Niederlage des Ariovist muss bereits Marcus Vipsanius Agrippa die römerfreundlichen Ubier vor dem Hass ihrer Volksgenossen auf das linke Rheinufer nehmen, wo das heutige Köln ihre Hauptstadt wird. Sie haben dann rasch ihr germanisches Volkstum eingebüßt. Aber auch über den Rhein fluten bald germanische Angriffsscharen weithin das gallische Land plündernd. Im Jahre 16 vor Christus erscheinen die ungestümen Sugambra, die römische 5. Legion unter dem Legaten Marcus Lollius muss vor ihnen kapitulieren und ihren Adler in Feindeshand lassen. Der Kaiser Augustus kommt persönlich an die bedrohte Front. Der Augenschein der aus den Wäldern Germaniens ewig drohenden Gefahren mag ihn zu der Hauptunternehmung bewogen haben, die nun einsetzt und die Sicherung fast der gesamten römischen Nordgrenze zum Ziel hat. Die beiden Stiefsöhne des Kaisers, Tiberius und Drusus, brechen auf, zunächst die Gaue der Ostalpen und ihr Vorland bis zur Donau dem Gefüge des Imperiums einzuverleiben. Zwei neue Provinzen übernehmen alsbald die Wacht am Danubius, also der Donau, Rätien mit Vindelizien und Noricum.